Plan. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht bei uns heute, Mittwochnacht. Also ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anruf heute Nacht ist Dirk. Hallo, einen schönen guten Morgen. Ah, hallo Dirk, 21 Jahre, ne? Richtig. So steht's noch, hier. Ja, noch. Ja, das heißt, du wirst morgen 22? Nein, in... Welches Datum haben wir heute? 9. Heute in 22 Tagen. Ja, das ist ja noch eine Weile hin. Dein Thema? Einsamkeit. Warum? Ich selber bin sehr einsam, bin blind. Mhm. Hatte noch nie eine Beziehung. Bist du von Geburt an blind, Dirk? Ja, ich bin 3 Monate zu früh geboren. Mhm. Dann hat man mir zu viel Sauerstoff gegeben. Mhm. Dadurch ist meine Netzhaut eingetrocknet. Ich kann nur noch auf dem linken Auge sehen, also Lichtschein ein bisschen erkennen. Mhm. Also hell-dunkel kannst du wahrnehmen, das sagt dir etwas. Oder? Ja. Aber keine Formen. Nein. Nein. Du hast noch nie eine Beziehung gehabt, sagst du? Ja. Mhm. Wie hast du so bisher gelebt? Du bist jetzt 21 Jahre alt. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich habe mehrere Jahre im Internat verbringen müssen von der Blindenschule her. Mhm. Müssen? Das war nicht so nach deinem Geschmack. Es war ganz lustig, es war aber auch scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es war ganz unterschiedlich. Wie lange bist du jetzt schon wieder zu Hause? Ich bin letztes Jahr im August mit meiner Lehre fertig geworden und seitdem arbeitslos. Ah ja, und was hast du... Ich habe in Chemnitz gelernt, in Sachsen. Ja, was hast du gelernt? Den Beruf als Telefonist, einen spezifischen Blindenberuf. Mhm, ja, und bist arbeitslos. Ja. Mhm. Dadurch kann ich auch nicht irgendeine große Stadt ziehen und mir eine Wohnung leisten, sag ich mal. Und du wohnst jetzt, nachdem die Lehre beendet wurde, wieder bei deinen Eltern? Ja. Mhm. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern? Jetzt wieder besser. Mhm. Was heißt jetzt? War gespannt. Mhm. Weil es gab halt ein paar Problemchen, also ich hatte zum Beispiel was heimlich gemacht mit meinem Sozialamt vereinbart, was meiner Mutter nicht gepasst hat. Was denn? Ich habe mein eigenes Blindengeld mir auf mein Konto überweisen lassen, ab jetzt. Aber das ist doch ein gutes Recht, oder? Aber das wollte meine Mutter nicht. Also die möchte so ein bisschen den Blick auf alles haben, was dich betrifft. Wie lange warst du eigentlich im Internat? Ich bin von 85 in Vorschulteil, 87 in Königs Wusterhausen bei Berlin zur Schule bis 91. Dann habe ich die Schule gewechselt bis 98, bin im Landkreis Bismarck zur Schule gegangen. Also viele Jahre. Mein ganzes Leben lang im Internat. 10, 12 Jahre habe ich gerade mal schnell mitgerechnet. So. Nimmst du von 7 Jahren, seitdem ich zur Schule bin, bis zum 21. Lebensjahr. Nimmst du das deinen Eltern übel? Das ging nicht anders. Das ging nicht anders. Das mussten wir so machen, weil es gab sonst keine andere Blindeneinrichtung. Gab es denn einen engen Kontakt zwischen dir und deinen Eltern, während du im Internat warst? Ja, sicher. Ich bin jedes Wochenende nach Hause gefahren. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Und wohnst du jetzt wieder gerne bei deinen Eltern oder würdest du eigentlich lieber eine eigene Wohnung haben und dein eigenes Ding machen? Lieber das Zweitere. Mhm. Mhm. Weil auf dem kleinen Dorf, wo ich wohne, sage ich jetzt mal, lebt man wie hinterm Mond. Was machst du den ganzen Tag in diesem kleinen Dorf? Du bist arbeitslos, du bist blind. Mache ich den lieben langen Tag. Ich höre, wenn ich kann und Lust habe, nachts Domian immer. Mhm. Das habe ich aber auch erst seit Februar entdeckt. Das habe ich vorher nie gekannt. Mhm. Was mache ich? Ich schlafe ellenlange bis mittags. Pünktlich zum Mittag werde ich geweckt von meiner Oma, weil wir wohnen bei meinen Großeltern. Mhm. Und dann gucke ich viel Fernsehen oder... Ja, aber gucken kannst du es ja nicht, du hörst. Das sage ich trotzdem immer so, weil das klingt sonst so Außenseiter. Ja, ich weiß, dass Blinde auch immer die Worte der Sehenden benutzen. Das ist mir schon geläufig. Also du hörst hier denn die Sendung an, ne? Ja. Ja. Und dann, was mache ich noch den lieben langen Tag? Na gut, manchmal, wenn jetzt mal ein guter Freund von mir zu Hause, der geht zwar noch zur Schule, mal Zeit hat, wie heute gestern Nachmittag, da haben wir bei dem schönen Wetter eine Motorradtour gemacht, hat er mich mal mitgenommen. Mhm. Ah, aber Stichwort guter Freund, also es gibt schon doch einen Freund, zumindest einen. So ganz einsam bist du nicht. Bei uns im Dorf eigentlich mehr einsam, weil gute Freunde habe ich wirklich nur in Chemnitz, 3 Stück. Mhm. Und die sehe ich wirklich, ich war jetzt letzte Woche unten, von Mittwoch bis Sonntag. Mhm. Ich sehe sie, wenn, dann mindestens alle 6 Wochen. Mhm. Das ist auch nur ein paar Tage. Mhm. Telefoniert ihr öfters? Ja, sicher, aber das ist auch nicht die Welt. Natürlich nicht. Du bist 21 Jahre. Ich hatte auch vor ein paar Wochen einen Traum, sag ich mal, wo sich bei mir irgendwie was umgedreht hat. Ich weiß nicht so recht, da war das irgendwie in dem Traum auch so nachts, dass ich, wenn man jetzt als Blinder in der Stadt ist, muss man ja öfters mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel verlaufen hat, um Hilfe fragen. Oder wenn man jetzt anderweitig Hilfe braucht, wenn jetzt eine Ampel nicht funktioniert, was weiß ich. Da hatte ich dann im Traum irgendwie jemanden gefragt. Und ich habe dann erst mitgekriegt, wo er mich angemacht hat, dass er schwul war. Das Lustige war, mir ging dann der Traum den ganzen Tag, nächsten Tag im Kopf rum. Und ich habe nie mir was anmerken lassen, weil ich weiß nicht so recht, ob ich dann auch dadurch, dass ich nie eine Beziehung hatte bis jetzt, halt homo- oder heterosexuell bin. Und ich hätte auch, wenn es jetzt wirklich so kommen würde, dass ich homo bin, Angst, es meinen Eltern zu sagen. Aber du hast doch bestimmt... Ich hatte dich vorhin unterbrochen, irgendwie wolltest du was sagen mit 21. Ja, ich wollte genau auf dieses Thema jetzt kommen, von wegen die Sehnsucht nach Liebe und Sexualität. Du sagst, du weißt nicht, ob du homosexuell oder heterosexuell bist. Ja. Aber du hast doch wahrscheinlich so Sehnsüchte, Fantasien. Wohin gehen denn die Fantasien? Diese eher zu Frauen oder eher zu Männern? Ich glaube eher das Zweitere. Eher zu Männern. Ja. Jetzt muss ich dich, wir machen mal einen ganz kurzen Schnitt, wir sprechen an dem Thema gleich weiter. Ja. Ich muss dich was fragen, was mich wirklich brennend interessiert. Du hast am Anfang erzählt, dass du von Geburt an blind bist, dass du nur so ein paar Schatten sehen kannst. Ja, also nur wenn jetzt zum Beispiel draußen die Sonne scheint oder jetzt drin Lampe an ist oder so. Genau, so habe ich es auch verstanden. Wie träumt ein blinder Mensch? Wir träumen quasi ist so wie im Kino, da laufen dann halt Geschehnisse ab, wir sehen die Welt halt im Traum genauso oder ein bisschen verzerrter, aber die Welt ist gegenständlich auch so wie am Tage und wie im Leben in der Realität. Wie träumst du? Naja, in dem Traum war es dann zum Beispiel so, dass auf einmal ein großer Mann vor mir stand. Aber wie stellst du dir denn einen großen Mann vor? Du hast doch noch nie einen gesehen. Durch meine Freunde, sag ich mal, die sind auch relativ groß. Kann man sich dann irgendwie schon ein Bild machen. Aber du kannst dir das Bild ja nur machen, indem du beispielsweise mal einen Menschen, einen großen Mann, betastest. Das durfte ich schon machen. Ich hatte auch schon Bekannte, die relativ groß waren. Zum Beispiel hatten wir mal in der Schule jemanden, du magst es vielleicht nicht glauben, aber der war 2,10 Meter groß. Gut, dann sind die Vorstellungen von einem großen Menschen oder überhaupt von einem Menschen dahingehend, wie der sich anfühlt, wie man den betastet. Das sind dann so deine Vorstellungen. Ich weiß noch, was ein kräftiger Mann ist und was ein sehr dünner Mann ist, muss ich sagen, weil selber ich bin, ich sag so hart, wie es ist, saudünn. Ich wiege gerade mal 56 für meine Größe. Wie groß bist du? 1,82 und ich kann so viel essen, wie ich will und nehme nicht zu. Das ist sehr dünn. Also ich finde das immer sehr, sehr interessant und sehr spannend, sich in die Welt von wirklich blinden Menschen, wirklich meine ich, die noch nie sehend waren, die also Menschen, die noch nie Gegenstände, Gegenständlichkeiten, Farben und so etwas wahrgenommen haben, da dort hinein zu versetzen. Ich will das aber jetzt nicht vertiefen, weil du ein ganz ernstes und ganz anderes Anliegen hast. Nämlich die Frage, ich habe eine Sehnsucht nach Menschen, vielleicht auch nach Liebe und Sexualität und ich weiß gar nicht genau, wohin die Sehnsucht geht. Geht ihr zu Männern oder geht ihr zu Frauen? Ja, und dann weiß ich halt auch nicht, wie ich das anstellen und, soll. Also genau. Und wie kommst du an einen Mann oder an eine Frau ran? Großes Problem, wenn du da wirklich irgendwo in der Walachei wohnst. Und das Problem ist auch ein bisschen meine Angst, weil ich selber wurde auch als Blinder schon in der Gesellschaft sehr missachtet. Du magst es vielleicht nicht glauben, wenn ich dir diese Geschichte erzähle, aber Chemnitz ist ja nun dadurch, dass dort ein Berufsbildungswerk für Blinde ist, eine blindengerechte Stadt. Da stand ich mal an der Zentralhaltestelle, wollte in die Buslinie 31, die meine normale Stadtlinie war. Ja. Da fuhr aber gerade ein anderer Bus und ich war mir unsicher, welcher es war. Da fragten er dann automatisch. Da kam vom Fahrer die dumme Antwort, da kannst du nicht lesen. Ja, sowas macht mich zum Beispiel runter. Oder ich wurde auch dumm angemacht, wenn man mit dem Langstock so geht und da fällt einer drüber. Dann Ich glaube, das ist ja sehr leicht gesagt von jemandem, der sehend ist oder der gesund ist. Ich glaube, das kannst du nur bestehen, indem du dir wirklich ein dickes Fell anschaffst. Weil Idioten und Bekloppte gibt es immer, die dir solche Sachen sagen. Da darfst du dich einfach nicht runterziehen lassen von. Das ist leichter gesagt, ich weil weiß, zum Beispiel mache ich es auch meistens so, wenn jemand Zeit hat, dass es ein Kumpel, der noch ein bisschen was sieht. In Berlin zum Beispiel, wenn ich jetzt von Chemnitz komme, muss ich eigentlich immer umsteigen, dass er dann bei mir ist, weil ich habe einfach Angst. Weil er sieht noch ein bisschen, er kann noch ein bisschen darauf achten, dass mir nichts passiert. Also, das heißt, das Leben als Blinder sowieso ist grundsätzlich schwer. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden, das wissen wir ja alle. Und da gibt's, das ist auch so eine Frage der Persönlichkeit. Der eine Blinde geht da vielleicht locker mit um und der andere, dem tut das halt weh und der wird verunsichert und hat Angst. Ja. So, jetzt aber zu der Frage, wie findest du einmal deine sexuelle Identität und vor allen Dingen, wie findest du die Menschen, mit denen du das ausprobieren kannst? Ja, sicher, das ist... Ich glaube... Das stelle ich mir schon monatelang die Frage. Ja, ich glaube ja, dass das nur verbunden sein kann mit einem Ortswechsel bei dir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das überhaupt realistisch ist. Und je größer die Stadt ist, in die du gehst, desto größere Chancen hast du auch, Menschen kennenzulernen. Wo es Selbsthilfegruppen gibt, wo es Blindenvereinigungen gibt, wo es vielleicht sogar schwule Blindengruppen gibt. Gibt es in Berlin mit Sicherheit, hier in Köln. Meine ich, gibt es so etwas auch, ich bin nicht ganz sicher. Oder wo behinderte schwule Gruppen sich treffen. Das findest du natürlich nicht in kleinen Städten, das findest du auch nicht in Chemnitz, bin ich sicher. Ich weiß es nicht, aber ich vermute nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir sagen immer, wir haben immer rumgescherzt. Chemnitz ist ein Dorf, haben wir immer rumgescherzt. Ja, kann ich mich noch hundertprozentig dran erinnern, weil wir geflucht haben manchmal. Vielleicht wäre der allererste Schritt, Dirk, dass du erstmal ein bisschen telefonisch herumrecherchierst. Wie kann man das machen? Ja, da würde ich dir gerne gleich mal meine Psychologin geben, die dir so ein paar Telefonnummern übermittelt. Das Problem ist, das müsste ich nämlich vom Handy aus machen, weil das Festnetz, was ich jetzt benutze immer, gehört meinem Vater. Mhm. Gut, dann musst du es halt über dein Handy machen. Ja, also dich interessiert jetzt erstmal primär auch so vielleicht so ein bisschen in der schwulen Welt dich mal ein bisschen umzusehen. Ja. Ja. Oder auch in der reellen Welt, also definitiv, wie es überhaupt abgeht, so wegen. Ja. Ich weiß, ein Kumpel von mir hat eine Freundin, mit der ich auch sehr gut befreundet bin. Mhm. Da kriege ich ja öfters mit, wenn die sich jetzt zum Beispiel sehr, sehr gern haben oder so. Aber dann kriege ich dann auch immer wieder die Sehnsucht, ach, kann das nicht auch ich haben? Oder das merken die mir auch sofort an, wenn es mir nicht gut geht. Ich frage dich noch was ganz, ganz Indiskretes. Können wir ja machen, du musst mir nicht antworten. Du darfst es gerne tun, ich antworte gerne. Ja, nochmal im Hinblick darauf, wo deine Sehnsüchte hingehen. Ich gehe mal davon aus, dass du als gesunder junger Mann dich selbst befriedigst. Ja. Ja, und da denkt man dann ja auch an irgendwas. Denkst du da eher an männliche Gestalten? Das ist ganz unterschiedlich. Okay, also es ist so ein bisschen hin und her, aber eher die Tendenz, wie du es gerade ausgedrückt hast, zu Männern. Ja. So, jetzt wirst du gleich mit meiner Psychologin reden. Ja. Nicht, weil es eine Psychologin ist, sondern weil wir eben auch ausgerüstet sind mit vielen, vielen Telefonnummern. Mein Grundtipp wäre, dass du perspektivisch, sage ich mal, in eine Großstadt gehen musst. Das Problem ist nur, von wo was die Wohnung leisten. Meine Eltern sind auch nicht gerade die Reichsten. Ist mir klar. Ich weiß, dass das alles mit großen Problemen verbunden ist. Ich sage jetzt nur so den Idealfall. Ja, sicher. Und schön wäre es, dass du jetzt erstmal so ein bisschen telefonisch zu diversen Gruppen Kontakt aufnimmst. Und da hoffe ich sehr, dass wir dir etwas behilflich sein können, Dirk. Ja, und ich möchte auch an alle jetzt mal die Zuhörer sagen, die vollsehend sind. Bitte helft allen blinden Leuten, wenn sie Probleme haben und missachtet sie nicht. Diesen Aufruf möchte ich einfach mal starten, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Gute. Dankeschön. Du legst auf. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Und ebenfalls. Und großes Kompliment, mach weiter so. Dankeschön. Vielen Dank, Dirk. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Holger ist bei mir. Holger ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Holger. Dein Thema. Ach, das ist eigentlich ganz schön kompliziert und... Aber erstmal möchte ich sagen, ich finde das ganz toll, dass du die Sendung machst. Dankeschön. Wir gucken die also regelmäßig, meine Partnerin und ich. Aha. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, sag mal jetzt so ein Stichwort, wo es hingehen soll bei deiner Thematik. Wir haben Probleme, wir wollen also am 27. eigentlich heiraten. Mhm, jetzt im Mai. Ja, und jetzt vor der Hochzeit sind so Sachen hochgekommen. Das geht also, meine Partnerin ist von ihrem Vater missbraucht worden, über viele Jahre. Teilweise die Geschwister auch. Dann ist die Mutter abgehauen. Die Geschwister sind dann auch weggekommen und da war meine Partnerin alleine mit dem Vater. In welchem Alter ist das passiert? Wie alt war sie da? Also der Missbrauch am Anfang ging also von 7 bis zum 18. Lebensjahr. Und mit dem 12. Lebensjahr war also die Familie komplett weg bis auf den Vater. Und meine Lebensgefährtin war da also eingesperrt. Und wurde von dem Vater missbraucht. Und dann hat die Lebensgefährtin, deine Freundin, so viele Jahre bis zum 18. Lebensjahr mit dem Vater alleine gelebt? Ja. Sie war also eingesperrt, sie konnte also noch nachher noch nicht mal zwei richtig zur Schule gehen. Das hat er verhindert. Und der hat sie auch verkauft. Der hat also an Bekannte sie verkauft und da sind also unvorstellbare Dinge passiert. Da kam also in den sexuellen Praxis kam dann Tiere vor und Gegenstände. Mhm. Sex mit mehreren Männern, älteren Männern. Mhm. Dieses Martyrium hat das Mädchen ertragen müssen bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Richtig. Dann ist sie weggelaufen oder was ist passiert? Da ist also ein Mann gekommen, da war sie im Krankenhaus und da kam da so ein Rettungswagenfahrer und der hat dann erkannt, dass sie ja Riesenprobleme hat, sie dann angesprochen. Warum war sie im Krankenhaus? Ich glaube, das war eine Darmgeschichte. Achso, es stand nicht im Zusammenhang mit dem Missbrauch? Nein. Nein. Hm? Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Verletzung daraus resultierend war. Mhm. Da bin ich jetzt nicht genau genug informiert. Also dieser Rettungs Sanitäter, der ist darauf aufmerksam geworden? Ja, und hat sie dann angesprochen und sie hat sich ihm dann als ersten Menschen dann offenbart. Mhm. Und der hat sie dann von zu Hause rausgeholt. Verstehe. Ist der Vater vor Gericht gestellt worden? Nein. Also am Anfang, also angeblich die Mutter, weiß ich jetzt nicht, will ja auch keinen verkehrt beschuldigen. Mhm. Aber die ist angeblich von der einen Schwester mal angesprochen worden und da wurde auch ein Bild vorgelegt und angeblich war die beim Jugendamt und aufgrund dessen, weil die, ja, ich sag mal, nicht so einen tollen Beruf hatte, hat man ihr angeblich kein Gehör geschenkt. Also, deine Freundin hat ihn nicht angezeigt? Richtig, ja, so. Und im Nachhinein haben wir versucht und da sagen die, ist verjährt und... Mhm. Jetzt steht ihr kurz vor eurer Hochzeit, so hast du unser Gespräch angefangen. Am 27. Mai wollt ihr beiden heiraten. Wie lange kennt ihr euch schon? Im September 2 Jahre. 2 Jahre. Aber jetzt gibt es irgendein Problem, sonst hättest du mich ja nicht angerufen. Welches ist das konkret jetzt aktuell? Also das konkrete Problem ist, sag ich mal, die Schwester war in Psychotherapie gewesen und jetzt hat sie dann wieder die Vergangenheit ihrer Schwester erzählt und wir haben jetzt also viele Probleme. Also die Schwester deiner Freundin war in Psychotherapie? Ja. Und die wiederum hat das deine Freundin erzählt? Richtig. Dadurch ist bei deiner Freundin viel wieder so an Erinnerung hochgekommen. Richtig, ja. Wir haben also oft Probleme, dann hasst sie mich teilweise, dann liebt sie mich wieder, dann kann ich sie nicht anfassen, also nicht jetzt sexuell gesehen, überhaupt nicht. Das heißt, im Moment seid ihr ganz unsicher, ob ihr überhaupt heiraten wollt? Oder was ist es genau? Eigentlich wollen wir schon heiraten, aber die Probleme sind so stark. Mhm. Sag mal, Holger, habt ihr jetzt schon eine gemeinsame Wohnung? Ja, wir wohnen zusammen. Ist deine Freundin denn in deiner Nähe im Moment? Die ist neben mir, wir gucken also. Die ist neben dir. Hätte sie Lust, ein paar Worte mit mir zu reden? Ja, deswegen haben wir auch angerufen. Sie hatte nur Probleme gehabt, das behauptet jetzt. Sie hatte auch Asthma und ach so, überhaupt den Anfang so zu finden. Richtig. Ach, das schaukeln wir schon jetzt gemeinsam. Wie heißt sie denn? Sie heißt Petra. Die Petra. Holger, dann gib mir doch mal bitte die Petra. Mach ich doch gleich. Prima. Augenblick. Ja. Ja, hallo Domian. Hallo Petra, wie alt bist du denn? 33. Also, brauchst nicht aufgeregt zu sein. Wenn ihr die Sendung oft guckt, kennst du mich und wir beide schaffen das schon. Außerdem habe ich ja jetzt schon einen großen Informationsvorsprung. Ja, Gott sei Dank. Ja, also das, was ich gerade da gehört habe, ist ja wirklich unglaublich schlimm. Unglaublich schlimm. Ja. Das heißt, du hast im Prinzip deine ganze Kindheit und Jugend in dieser Hölle verlebt. Ja, richtig. Und warst wirklich alleine mit dem Vater von deinem 12. bis 18. Lebensjahr? 18. Lebensjahr, ja. Hast mit dem alleine gelebt? Alleine gelebt. Ich durfte nicht mehr zur Schule, gar nichts. Ich durfte nicht alleine einkaufen. Ich durfte also absolut nichts, gar nichts durfte ich. Aber sind denn beispielsweise die Schulbehörden da nicht aufmerksam geworden? Doch, wir mussten Bußgeld bezahlen. Das hat mein Vater nicht bezahlt. Und irgendwann, morgens standen dann auch 2 Polizisten vor der Türe in Zivil. Mhm. Und ich musste da auch also in Jugendarrest 14 Tage. Wie, du musstest denn? Ich musste im Jugendamt. Nicht der Vater? Ja, nein, ich musste. Wie alt warst du da? 15, glaube ich. 14, 15, ja. Also ich habe mich auch nie getraut, da in der Zelle da, also den Leuten da irgendwas mitzuteilen, weil mein Vater, der kam ständig mich besuchen und so. Aber das verstehe ich gar nicht. Wieso hat man denn deinen Vater da nicht beschuldigt? Hier, du sorgst nicht dafür, dass dein Kind in die Schule geht. Warum kommt denn das Kind in den Jugendamt? Weiß ich nicht, das habe ich auch nie verstanden, bis heute nicht verstanden. Also da sind Dinge gelaufen, wahrscheinlich von ihm auch noch so gedreht, dass, ja, dass du weiter und immer wieder Opfer wurdest. Genau, immer wieder. Jetzt hat gerade dein Freund, der Holger, ja, ganz wahnsinnige Sachen gesagt, dass du verkauft worden bist auch. Ja, ich musste mit mehreren Männern also auch schlafen, ne, ob ältere, ob jüngere. Also er hat dafür Geld gekriegt und dann mit Gegenständen, mit Gurken und all sowas musste ich also mein Vater war dabei und hat zugesehen. Das ist in eurer Wohnung passiert? In unserer Wohnung, ja. Er hat zugesehen und hat Geld dafür bekommen? Ja, richtig. Mit Tieren halt auch? Ja, mit Tieren. Also Hunde mussten mich lecken und all sowas, ne. Im Alter zwischen 12 und 18? Ja, richtig. Wie oft kam das damals vor? So 3-4 Mal die Woche. Also ständig kam es. Ich gehe mal davon aus, dass du in einer permanenten Angst gelebt hast. Ja, richtig. Und es ist niemandem aufgefallen in der Nachbarschaft, ich kann es gar nicht glauben. Nee, niemandem. In der Nachbarschaft. Es gab doch Verwandte, es gab doch Freunde. Es hat niemand bemerkt. Verwandte kam ja zu uns keiner mehr durch meinen Vater. Also überhaupt nicht. Der hat mich von allen abgeseilt. Also es kam ja niemand mehr. Mit meiner Mutter hatte ich keinen Kontakt. Mhm. Seinen Geschwistern ja auch nicht mehr. Also wir waren quasi nur alleine. Wie kam das eigentlich, dass der Kontakt dann zu der Mutter vollkommen abgerissen ist? Ja, so durch die Scheidung und so damals. Also dann hatte ich meine Mutter auch gehasst, weil sie mich alleine gelassen hat. Und die hat sich auch nicht weiter um gekümmert. Nee. Was man ihr auch sehr, sehr schwer vorwerfen muss. Ja, richtig, genau. Das hat aber vorher ja auch schon stattgefunden, dieser sexuelle Missbrauch. Hat sie denn davon irgendwas mitbekommen? Ja, angeblich nicht, obwohl ich musste jede Nacht bei meinem Vater im Bett schlafen, also bei meinen Eltern mit im Bett. Also. Und angeblich hat sie es nie geahnt, nie gewusst, ich weiß es nicht. Also sie redet sich da immer wieder raus. Ich kann mir das anatomisch nur in den schlimmsten Vorstellungen ausmalen, was es bedeutet, wenn ein 7-jähriges Kind in Permanenz mit einem Mann schlafen muss. Da muss doch alles verletzt sein. Ja, ist auch. Und ich habe auch, also heute noch, wenn ich mit meinem Partner schlafe, was mir auch sehr schwer fällt, Schmerzen und die Ärzte wissen auch nicht weiter und. Also das Du hast überhaupt gar keine Lust an Sexualität. Nee. Auch noch nie gehabt? Manchmal ja. Und da denke ich manchmal, was bist du für ein Miststück, wenn du dann trotzdem Lust hast auf Sex. Ne? Mhm. Also, hast du denn schon mal in deinem Leben einen Orgasmus gehabt? Ich meine ja, mein Partner meint nein. Also ich selber weiß es nicht. Mhm. Jetzt erklär mir noch von deiner Warte auch nochmal aus. Ich habe den Holger das auch gerade gefragt, warum da keine richtige Anzeige in die Wege geleitet wurde. Also wie der Krankenwagenfahrer mich damals von zu Hause rausgeholt hatte, also sind wir zum Jugendamt gegangen und hatten gesagt, also wir möchten das gerne zur Anzeige bringen und. Und er hätte mir auch geholfen und das Jugendamt hat aber zu mir gesagt, ich wäre nicht stabil genug. Ich würde es nicht schaffen. Mhm. Hat das Jugendamt denn dafür gesorgt, dass du in gute psychologische Behandlung kommst? Gar nichts. Das Jugendamt hat dich damals dann mit diesem Horrorleben alleine gelassen? Ja, richtig, genau. Und du hast denen das auch so erzählt, wie du es mir jetzt erzählt hast? Ja, das steht alles in der Akte, ja. Das ist unglaublich, ist das. Ja. Ein Skandal ist das. Ist das auch. Wo bist du denn dann mit deinem kaputten Leben und deiner kaputten Seele und mit deinen 18 Jahren hingegangen? Also ich habe mir dann eine eigene Wohnung gesucht und habe dann quasi auch erstmal versucht, bei meiner Mutter runterzukommen. Die wollte mich dann erst gar nicht haben, wegen ihren Lebensgefährte und. Mhm. Dann habe ich mir eine Bude gesucht, ja, und seitdem, also hat es eigentlich so hingehauen. Mhm. Ne? Hast du denn diesen Vater, ich will gar nicht sagen deinen Vater, das klingt noch viel zu nett. Ja, richtig. Hast du diesen Mann irgendwann nochmal gesehen? Nein, der hat einmal, hatte der bei mir zu Hause hier persönlich angerufen. Da habe ich mich so erschrocken. Ich habe nur aufgelegt. Ich hatte so eine Angst. Mhm. Und also jetzt momentan bin ich so weit, dass ich manchmal hinfahre, ich weiß ja, wo er wohnt, hinfahren möchte und ihn einfach niedermachen möchte. Ne? Also wir hatten ja gestern hier das Thema, ich wünsche dir die Hölle auf Erden. Ja, ich habe gestern versucht, ein paar Mal zu würde ja. Das ja auch sehr, sehr gut. Du bist, ich vermute, voller Hass auf diesen Mann. Ja, bin ich auch. Also zu Recht auch. Selbst ich habe auch gesagt, wenn der sterben würde, das interessiert mich nicht, überhaupt nicht. Wie ist es denn nun heute? Du bist jetzt 33 Jahre alt. Es ist so viel Zeit ja auch noch nicht vergangen. Nee. Wärst du denn heute für dich stabil genug, so ein Gerichtsverfahren sowas durchzuziehen? Dann ich denke schon, aufgrund meines Partners ja. Mhm. Wäre das denn ein Thema für dich, das zu tun? Ja, also ich hatte, vor einem Jahr hatten wir daran schon mal gedacht, aber uns hat man gesagt, ich könnte es nicht mehr. Es geht nicht, es ist verjährt und... Also da habe ich jetzt gerade auch, dein Freund hat auch das Stichwort schon gebraucht. Ich weiß es im Moment nicht ganz genau. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das in dieser Zeit nicht verjährt ist. Das sind jetzt mal gerade erst 15 Jahre her. Ja, richtig, genau. Ich bin ziemlich sicher und wahrscheinlich werden wir gleich Faxe kriegen von aufmerksamen Zuschauern oder von Juristen, die das wissen. Dass es nicht verjährt ist. Außerdem wird meine Psychologin, mit der du gleich bitte auch redest, das auch dir genau sagen können. Mhm. Ich finde diese Geschichte so erschütternd und so schlimm, Petra, dass ich wirklich einmal so persönlich wünsche, dass dieser Mann gerne lebenslang hinter Gitter kommt. Das ist auch eine gewisse Genugtuung für dich. Aber das andere ist ja noch viel wichtiger, nämlich dass du mit deinem Leben und deiner Seele ein bisschen ins Reine kommst. Du hast nie eine psychologische Betreuung gehabt danach. Nee, habe ich auch nicht, weil ich auch immer Angst davor hatte. Ne? Allein das ist, finde ich, schon unglaublich. Aber die Angst kann ich auch verstehen, weil du natürlich Angst hast, das kommt wieder alles hoch. Ne? Ja, genau, richtig. Weil auch zeitweise kommt auch durch meine Schwester was hoch, weil ich das noch gar nicht mehr weiß. Mhm. Und sie mir das dann erzählt und ich lebe quasi manchmal in meiner eigenen Welt. Ne? Ich glaube aber trotzdem, ich hatte gestern hier auch so einen Fall. Von einem Jungen, der vergewaltigt wurde. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich. Ja, ich habe zugehört. Da habe ich das gesagt, was ich jetzt auch sage. Ich glaube, dass man, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat, das dann auch ertragen muss, dass das nochmal alles hochkommt. Weil das die einzige Chance ist, so ein Unglück und so ein Grauen zu verarbeiten. Und du machst es ja mit einem Fachmann, mit einem Fachmenschen zusammen. Ja, aber dann habe ich aber auch Angst, dass ich dann anfange, meinen Partner zu hassen. Ich hasse ihn ja so schon manchmal. Ja, aber die Gefahr ist doch viel größer, dass du ihn jetzt hast und gar nicht mit deinen Gefühlen klarkommst. Ich glaube nicht, dass du deinen Partner hassen wirst, wenn du in einer guten psychotherapeutischen Behandlung bist mit diesem Fall. Ich bin fast ganz hundertprozentig sicher, Petra. Mhm. Ich glaube, dass du viele schlimme Phasen dann durchmachst, weil du nochmal alles in Erinnerung bekommst. Aber letztendlich ist es für dich von Vorteil. Und auch für dich und für eure Ehe. Ihr steht ja kurz vor der Ehe und ihr wollt ja ein schönes Leben führen und eine glückliche Ehe. Eigentlich schon, ja. Also, ich möchte jetzt wirklich, dass du mit der Anna, meiner Psychologin, redest. In aller Ausführlichkeit. Sie hat jetzt unser Gespräch auch mitgehört. Und die Anna kann ich genau beraten, wie du das machst und was für dich am günstigsten ist. Und sie kann dir juristisch sicher auch noch ein paar Auskünfte geben. Mhm. Also, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, liebe Petra. Ja, danke. Du grüßt den Holger von mir. Ja, der möchte dich nochmal haben, wenn es ganz kurz ja geht. Und sehr mutig, dass du hier angerufen hast und das erzählt hast. Ja, ich nicht, mein Vater. Ja, aber du hast es ja jetzt auch und sehr klar erzählt. Das ist ja doch eine tolle Leistung auch. Also, alles Gute und gib mir den Holger kurz. Ja, danke, okay. Tschüss. Da bin ich nochmal. Hallo, Holger. Du wolltest mich nochmal sprechen. Richtig. Ja, was sie jetzt nicht gesagt hat, also sie hat auch noch mehrere Ehen hinter sich, wo auch so ähnliche Sachen auch gelaufen sind. Hm. Also umso wichtiger ist es, dass sie wirklich in gute Hände kommt. Ich bemühe mich da also schon die ganze Zeit, aber dann redet dann ihre Familie noch dazwischen und sagt auf einer Seite zu mir, ja, sorge ich dafür, dass sie da hingeht. Hm. Und umgekehrt also, zur Partnerin sagen sie dann, der spinnt oder drängt dich da in der Ecke rein. Ich habe ihr jetzt gesagt, dass sie sich mit der Anna jetzt unterhalten soll. Und ich glaube, dass man da viele Barrieren auch jetzt brechen wird, bin ich ganz sicher. Ja, ich meine, das war ja auch. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich dann gleich nochmal an oder rufen euch dann nochmal an. Alles klar. Okay, ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute. Wir wünschen dir das Gleiche. Dankeschön, Holger. Jo, tschüss. Tschüss. Peter, 33 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Peter, ich grüße dich. Ja, nicht 33, 31. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, nicht, dass wir dich gleich so viel älter machen. Macht ja nichts. Peter, was geht es? Ja, worum geht es? Ja, eine sehr traurige Geschichte. Unser Krumme, also unser Baby, ist am Montag verstorben, Montagmorgen. Mhm. Und wie alt war es? Durfte gerade mal 6 Wochen leben. 6 Wochen? Ja. Ist es dann plötzlich ein Kind, ist tot, verstorben? Ja, genau. Davon geht man aus. Mhm. Das ist heftig. Was ist genau am Montag passiert? Ja, es war so. Ja, warte mal. Wir haben heute Mittwoch, ne? Ja. Ja, Dienstag. Ja, Dienstag war das. Am 7.5. Ja. Also gestern ist es, also ja, gestern. Mhm. Ja, ich bin, wie schon gesagt, noch voll durch den Wind. Mhm. Ja, ich hatte Spätschicht gehabt und ja, dementsprechend schläft man dann natürlich dann morgens ein bisschen länger. Mhm. Meine Lebensgefährtin auch und unser älterer Sohn. Ja, hatte meine Lebensgefährtin aus dem Bett geholt und meinte so, Krümel macht nichts mehr. Und wie alt ist denn der älteste Sohn? Der ältere Sohn? Er ist 6 Jahre alt. Mhm. Und ja, da hat sie nur aufgeschrien und dass ich einen Notarzt rufen sollte. Ja, was ich auch getan habe. Und bis der Notarzt eintreffen konnte, habe ich dann selber versucht, noch Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Das heißt, euch war die Ernsthaftigkeit absolut klar? Der Kleine war... Ja, der war blau angelaufen. Blau angelaufen schon. War ja schon, kühler oder kälter? Ja, genau, das war das Schlimme. Hm. Ich hatte mit der Zeit auch gemerkt, dass irgendwie wohl schon länger... Hm. Also dass er in der Nacht schon verstorben war? Ja, in der Nacht, nee, er hat um 5 Uhr nochmal eine Flasche bekommen. Hm. Und um 7 Uhr meine Lebensgefährtin ihm dann nochmal seinen Nuckel gegeben. Und wann habt ihr ihn dann gesehen und gefunden? Es war so nach 9 Uhr. Hm. Weil da guckt man nicht auf die Uhr. Hm. Ja, so, jetzt kam dann, da kam dann der Rettungswagen nach einer gewissen Zeit. Ja, und die haben Rettungswagen, da kam noch ein Notarztwagen. Dann haben sie noch aus Siegen noch einen Hubschrauber herbeigerufen. Hm. Ich weiß nicht, 6 oder 8. Also Leute, also Sanitäter und so waren, haben dann hinterher also noch versucht, 45 Minuten lang ihn wieder ins Leben wieder zurückzuholen. Mhm. Ja, und wo sie dann gesagt haben, dass das doch jetzt dann aufgeben nach 45 Minuten. Haben die das bei euch alles in der Wohnung versucht oder haben die den Kleinen mit dem Hubschrauber dann noch irgendwo hingeflogen? Nein, die haben es alles noch in seinem Kinderzimmer gemacht, versucht auf dem Wickeltisch. Mhm. Ich habe ja auf dem Wickeltisch angefangen, das heißt, zu reanimieren. Ja, ihr wart die ganze Zeit dann auch dabei und habt zugeguckt. Ja, ich war, wo ich selber ihn reanimiert habe, also, wie soll ich sagen, es kam schon alleine, bis die überhaupt eintraf, wie eine Ewigkeit vor. Mhm. Aber es war wohl doch nicht so lange. Und dann hatte ja noch die, die Notrufzentrale noch angerufen und dann noch, noch ein paar Tipps gegeben, was man noch machen sollte. Peter, die haben dann, nachdem alle Versuche gescheitert waren, den Kleinen mitgenommen? Und die Polizei, ich glaube... Nein, haben sie nicht mitgenommen. Nicht das mitgenommen. War so... Unser Notarzt jetzt hier von unserem Krankenhaus, der Einsatz hatte, ist noch so lange hier geblieben, bis die Polizei kam. Mhm. Und die haben dann auch noch ihre Spurensicherung oder wie sich das schimpft gemacht. Mhm. Und aber müssen ja nicht Kinder, die am plötzlichen Kindstod verstorben sind, müssen die Körper nicht obduziert werden? Ja, es kommt ja alles nach und nach, kein Moment. Ja, auf jeden Fall hat der Polizist dahinter eben dann auch seine Fragen gestellt, wie, wann eben Blitz gesehen und alles. Mhm. Und da hat er mir dahinter noch gesagt, dass der Arzt noch festgestellt hatte, dass Krumme wohl schon eine Stunde vorher wohl schon verstorben war. Also ich verkürze das jetzt noch ein bisschen, das ist für dich, ich merke, auch sehr, sehr anstrengend, das zu erzählen. Ja. Der Kleine ist jetzt irgendwo in einem gerichtsmedizinischen Institut vermutlich. Nein, das... Wo ist er denn jetzt im Moment? Also wie schon gesagt, die sind erst vom normalen Kindstod ausgegangen, aber wir wollten, dass da schon richtig festgestellt wird, warum, wieso, weshalb. Ne? Wo befindet er sich denn im Moment? Er befand sich letzte Nacht hier bei uns im Dorf in der Halle und wurde dann heute Morgen dann in die Gerichtsmedizin gebracht und wurde von da aus auch jetzt wieder in der Aufbewahrungshalle gebracht. Es ist jetzt ganz sicher, dass es der plötzliche Kindstod war. Ja, das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Die haben sich bei uns noch nicht gemeldet. Die haben sich noch nicht gemeldet? Die haben sich noch nicht gemeldet. Wir haben das jetzt im Prinzip vom Bestattungsunternehmer erfahren, weil er eben den Transport hin zu der Gerichtsmedizin und zurück... Achso, die wissen das aber schon, die Gerichte. Der Bestatter weiß es schon. Der Bestatter weiß, dass er eben unser Krumme wieder hier in der Halle aufbewahrt wird und... Nein, ich meine, der Bestatter weiß, dass es plötzlich der Kindstod war. Nee, der konnte uns auch keine Infos darüber geben. Ja, ich habe das gerade falsch verstanden. Er hat ja im Prinzip ja nur hin und her gefahren. Jetzt, wie ist denn die Stimmung zwischen dir und deiner Freundin und deiner Partnerin? Ja, einerseits halten wir schon zusammen. Also heute war das so verteilt, dass sie eben den stärkeren Part macht, weil wir mussten eben auch... einige Ämter abklappern, weil das ja so plötzlich war. Und ich war über ein Jahr arbeitslos, habe jetzt erst einen neuen Job bekommen. Ist es denn, dass ihr, gibt es da irgendwie so, dass eine dem anderen ein bisschen Vorwürfe macht? Du bist schuld dran, dass das passiert? Nein, Vorwürfe auf keinen Fall. Weil, wie schon gesagt, was soll man denn dafür Vorwürfe machen? Sie hat ja schließlich nach sieben noch reingeguckt, da war ja alles in Ordnung. Wir waren ja auch, sie war ja auch am 2.5. noch beim Kinderarzt und hat ein Kilo zugelegt und circa 5 cm auch noch an Größe gewonnen. Ist das für euch jetzt ist es schon sehr wichtig, ne, zu erfahren, was es denn letztendlich war, woran der Kleine gestorben ist? Ja, genau. Und es ist morgen Feiertag, das heißt, morgen erfahrt ihr das auch nicht. Ja, genau. Also es ist schon sehr seltsam, dass sie die Kinderleiche freigeben und euch nicht Bescheid sagen, was denn nun los ist. Ja, wir wissen ja nicht mal, wann wir dann kommen wir überhaupt beerdigen dürfen und alles, weil... Ja, es ist... Da hast du heute, du sagst, er ist jetzt bei dem Bestatter in einem Raum, in einer Halle. Bist du heute nochmal dahin gefahren? Nicht direkt beim Bestatter, es ist hier direkt beim Friedhof. Der Bestatter ist am anderen Ortsteil, wir sind hier auf dem ländlichen Gebiet. Also hier im Sauerland. Hast du ihn nochmal gesehen? Hast du ihn nochmal gesehen, bist du nochmal hingefahren? Nee, ich habe die ganze Zeit, auch jetzt die letzte Nacht, wo ich, man muss ja irgendwann sich zu Bett gehen. Und war wir schon erst um 3 Uhr morgens. Beim Einschlafen habe ich immer die Bilder gehabt, wie ich in dem Sinne schon irgendwie einen toten Leichnam da versucht habe, da noch Leben zu rauchen. Und das heißt, du möchtest ihn nicht nochmal jetzt sehen? Ungern, obwohl ich ihm gerne einen Hauch ein Küsschen auf der Stirn geben würde, aber also schon den Eindruck, den ich beim Wiederbeleben, wie schon gesagt, die Bilder, diesen leblosen Körper, das ist... Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich merke, dass dir das sehr schwer fällt. Das ist aber auch sehr, sehr verständlich. Wir brechen das jetzt mal hier in der Öffentlichkeit ab. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Du legst bitte auf. Also ich hätte schon gerne mal mit einem schöneren Thema mit dir gesprochen, ne? Bitte? Ich hätte schon mal gerne mit einem schöneren Thema mal mit dir gesprochen, aber... Naja, das kann man... Ja. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Lieber Peter, mir tut das sehr, sehr, sehr leid, dass ihr euren kleinen Sohn verloren habt. Ein herzliches Beileid. Ja, danke, du mir. Wir rufen gleich nochmal an, leg bitte mal auf. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 1.40 Uhr haben wir jetzt und wir machen eine kleine Pause. Und 32 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, eine freie, offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer ist Michael und Michael ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Michael. Dein Thema. Mein Thema ist, ich bin Sportschütze und ich bin also fürchterlich verärgert über diesen Aktionismus, der jetzt nach dem Erfurter Amoklauf eingesetzt hat. Inwiefern meinst du Aktionismus? Von Seiten der Politik, von Seiten der Medien, es ist also wirklich alles nur noch auf Sensationsmache hin ausgerichtet. Keiner versucht da mal wirklich die Hintergründe der Tat zu beleuchten, sondern es geht wirklich nur noch vordergründig um die Waffen, die dieser Mann hatte. Ich muss gleich von vornherein dazu sagen, dass ich diese Tat aufs Schärfste verurteile und dafür gibt es keine Entschuldigung und man muss nach Möglichkeit auch versuchen, so etwas zu vermeiden. Nur was jetzt die Politik und die Medien da was, was konkret kritisierst du denn, was jetzt politisch sich verändern soll? Oder welche Gesetze jetzt auch wie verändert werden sollen? Ja, ich frage mich überhaupt, ob irgendein Gesetz in der Lage ist, einen Amoklauf wie diesen überhaupt zu vermeiden. Das verneine ich einfach. Das mag sein, aber das ist dann auch kein Grund, dass man nicht Gesetze so schafft, dass sie so viel Übel wie möglich verhindern kann. Ja, aber welches Übel soll damit denn überhaupt... Ja, zum Beispiel ist es doch ganz gut, wenn junge Leute, sehr junge Leute nicht in den Besitz von Waffen kommen und die Gefahren, ich meine, jetzt haben wir so einen ganz schlimmen Fall erlebt. Die Statistiken sind voll von Fällen, die nicht so Furore machen, wo aber auch Schusswaffen verwendet werden, auch gerade von jungen Leuten. Ja, und das zu verhindern ist doch... Das sind dann aber meistens keine Waffen, die legal in einem Schützenverein angeschafft worden sind. Vielleicht, aber auch das. Ich finde, ich kann verstehen, dass man als Sportschütze, wenn man ordentlich dieser Tätigkeit, diesem Sport, das ist ja auch ein Sport, nachgeht, dass man sich jetzt ein bisschen angegriffen fühlt. Andererseits finde ich, dass man doch alles wirklich tun sollte, obwohl das keine Garantie ist, Unglück zu vermeiden. Auch wenn auf illegalem Wege natürlich tausend andere Dinge noch passieren können. Ja. Aber lasst uns doch zumindest alles, was gesetzlich möglich ist, alle Lücken schließen. Das ist doch gut. Ja, aber es gab doch auch vorher keine Lücken. Es gibt 3 Millionen legaler Schusswaffenbesitzer. Mhm. Und was ich jetzt eben so traurig finde, ist, dass jetzt diese 3 Millionen mit einem Wahnsinnigen, der da jetzt Amok gelaufen ist, in einen Topf geworfen werden. Ja, werden sie doch auch nicht. Werden sie doch nicht. Wenn jetzt also Seiten der Medien schon. Ja, aber ich glaube, dass auch gerade in letzter Zeit immer wieder in den Beiträgen auch Leute aus Sportvereinen, Sportschützenvereinen zu Worte kamen, die das auch völlig versachlicht haben und denen man natürlich keine Schuld zuschiebt. Also es gibt ja die Überlegung erst ab 25 Jahre. Was sagst du dazu? Was spricht dagegen? Ab 25 Jahre spricht überhaupt nichts dagegen. Mhm. Nur die Saat, auf der diese Tat hochgekocht worden ist, ist doch derartig vielschichtig, dass sie nur mit einem solchen Gesetz überhaupt nicht vermieden werden kann. Das sagt ja auch keiner. Das sagt auch keiner. Ja. Natürlich ist es absolut vielschichtig. Es sind die Medien schuld, es sind Computerspiele schuld. Es ist vielleicht, um es jetzt philosophisch zu sagen, ein gesamter Werteverfall in der westlichen Zivilisation, wenn wir es jetzt mal ganz hoch ansiedeln, ist da daran schuld. Aber dennoch sollte man doch alles versuchen, das ist ein Mosaiksteinchen, dass man versucht, einen Riegel davor zu schieben. Ja, nur sämtliche Politiker, die jetzt vor die Kameras treten, blasen da jetzt in Hörner, die sie vorher nicht mal angefasst haben. Ja, das stimmt, Michael. Da gebe ich dir völlig recht. Wenn ich zum Beispiel die Waffenlobby ist eine große Lobby auch in Deutschland und man Nein, hat, ich meine jetzt nicht die Waffenlobby. Ich ja, man hat aber auch davor gekuscht und hat früher davor zurückgeschreckt, solche scharfen Gesetze zu formulieren aus Angst. Heute weht der gesellschaftliche Wind anders und alle stellen ihre Fahnen in diesen Wind. Da hast du recht. Ja, zum Beispiel die Union. Also Bayern hat das liberalste Waffengesetz in der gesamten Bundesregierung, in der gesamten Bundesrepublik. Mhm. Und jetzt setzt sich gerade die CSU dafür ein, das Gesetz möglichst scharf zu gestalten, obwohl sie das die letzten 3 Jahre tunlichst verhindert hat. Gut, das ist aber noch eine andere Problematik. Ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht um unterhalten, dass alle Parteien jetzt versuchen, natürlich das... auszuschlachten. Ja, es ist leider Gottes so. Ja. So, das haben wir eigentlich aber auch alle durchblickt. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Und dann RTL und die Medien. Dennoch ist es doch gut, dass das als Folge von so einer grauenhaften Bluttat Verschärfungen eintreten. Genauso wie damals die Hundeverordnung verschärft worden sind nach diesen schlimmen Unglücken. Vorher hatte da auch kein Mensch drüber geredet. Und es ist besser geworden nachdem. Diese Verschärfungen werden aber andere Risiken aufwerfen, die bis jetzt überhaupt noch nicht überschaubar sind. Zum Beispiel. Also wenn jetzt ein Jugendlicher oder ein junger Mensch erst ab 25 eine Waffe legal erwerben darf, welche Risiken sind damit verbunden? Damit sind keine Risiken verbunden, aber ich gehe jetzt einfach mal von dieser Gesetzesvorlage aus, dass Waffen nicht mehr in Privaträumen gelagert werden dürfen, sondern in Vereinen oder ähnlichen Institutionen. Mhm. Schützenvereine liegen meist sehr weit außerhalb, einsam, wegen der Lärmbelästigung. Mhm. Wenn jetzt, ich sag mal, 20 Schützen ihre gesamten Waffen in so einem Haus lagern, ist das eine gewaltige Menge an Schusswaffen, die da zusammenkommt. Mhm. Und wenn ich keine legale Waffe habe und eine brauche, weiß ich ganz genau, wo ich einbrechen kann. Mhm. Ich weiß ganz genau, wo ich dich herkriege. Das ist ein kein neues, Mensch, da gehe ich nachts rein. Ja, das ist ein neues Problem, was daraus erwächst, aber das kann man sich aber auch lösen. Das ist vielleicht besser lösbar, als wenn Tausende, Abertausende von Waffen in Privatwohnungen zu finden sind und damit so Schindluder getrieben werden kann. Es kann damit kein, normalerweise kein Schindluder. Normalerweise, sagst du. Guck dir mal die Kriminalstatistiken an. Da tauchen keine legalen Waffen auf. Das weißt du gar nicht so genau. Und das weiß ich im Moment aus dem Stegreif auch nicht. Das müssen wir mal ganz genau auseinander dividieren, was da legal ist und was da nicht legal ist. Also, es gibt zum Beispiel eine Nachschaupflicht. Jeder Sportschütze hat tunlichst darauf zu achten, dass alle Waffen ordnungsgemäß verschlossen sind, weil die Polizei jederzeit berechtigt ist, ohne Haussuchungsbefehl und ohne irgendetwas anderes in das Haus reinzukommen und sich anzugucken, wie Waffen, Munition und alles gelagert sind. Also es ist natürlich klar, immer wenn so etwas passiert, schreien die dann in irgendeiner Weise betroffen sind, so war es damals natürlich auch bei den Kampfhunden oder sogenannten Kampfhunden, schreien natürlich auf. Aber lasst uns doch einfach gemeinsam sagen, die Gesellschaft soll so viel wie irgend möglich zu unser aller Sicherheit tun. Natürlich, und da muss man, ne, und da müssen dann halt manche Leute auch ein bisschen vielleicht auch Dinge tun, die ihnen nicht so gefallen, aber es ist letztendlich ja für eine gute Sache, die dahinter steckt. Aber du hast natürlich recht, es sollten nicht alle, die in Schützenvereinen tätig sind, diskreditiert werden. Ganz klar, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Also Michael, du hast deine Meinung gesagt, ich danke herzlich. Alles Gute wünsche ich dir. Ich möchte nochmal sagen, mach weiter so mit deiner Sendung, ist wirklich ganz große Klasse. Dankeschön, vielen Dank, tschüss. Tschüss. Ingrid, 55 Jahre alt, guten Morgen. Ich bin aus Erfurt. Hallo Ingrid. Ja, hallo. Dem jungen Mann kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen in allem, was er gesagt hat. Mhm. Weil ich in einem artverwandten Job arbeite, ich bin Betreuer in einem Jugendheim. Mhm. Und wir haben so im Schnitt 14- bis 18-jährige Jugendliche bei uns. Mhm. Und da sind auch schon Waffen, also haben wir auch schon Waffen aus ihren Zimmern rausgeholt, wo wir auch nicht erfahren haben, woher sie die haben. Die Frage ist, es würde jetzt der Michael sagen, waren das jetzt legal? Waren das jetzt, also waren natürlich keine legalen Waffen. Ja. Hast du Menschen verloren in Erfurt? Nein. Aber wie gesagt, ich kann damit ich kann nicht damit umgehen, ich kann es auch noch nicht realisieren, ich kann nicht schlafen. Mhm. Ich kann auch in meiner Einrichtung, weil wir da auch Nachtdienst haben, nicht schlafen. Mhm. Und nur mit Beruhigung, ne? Ja, hat das auch damit zu tun, dass du auch selbst Angst hast, dass da was passieren könnte in eurer Einrichtung? Unsere Einrichtung ist schon passiert. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Was ist den Kollegen angegriffen worden. Von Jugendlichen? Von Jugendlichen direkt angegriffen worden. Mit dem Kopf. Gegen die Wand geschlagen. Mhm. Und auch. Wie alt sind die Jugendlichen, die das getan haben? 17. Mhm. Aber die haben die Kollegen nicht mit Waffen bedroht, sondern es war eine körperliche. Doch, mit Waffen wurden sie auch bedroht, mit Messer. Mit Messer. Und die Messer mussten wir dann auch ins Erzieherzimmer einschließen, weil die Zimmer nicht mehr draußen stehen lassen. Was meinst du denn? Du erlebst es dann wirklich so hautnah mit. Ich erlebe das hautnah komplett. Was meinst du denn, wie man mit solchen Jugendlichen umgehen sollte? Keine Ahnung, wissen wir alle nicht. Mhm. Und die. Hast du den Eindruck, dass das immer schlimmer wird? Ja. Mhm. Die waren der Meinung, also der Tag, an diesem Freitag, wo wir da zur Trauerfeier waren, das fanden sie ganz toll, weil da hatten sie schulfrei. Mhm. Na? Und dann es ist erschreckend, dann kam auch diese Meinung, ja, das sind Gott sei Dank wieder weniger Lehrer. Das hat man das gesagt. Das ist doch okay, ja. Mhm. Ja. Und wir mussten dann auch, das war... Was ist das denn eigentlich genau für eine Einrichtung, in der du da arbeitest? Ist mir gerade nicht so klar geworden, als du es erzählst. Das ist ein Jugendheim. Also es sind Jugendliche, die aus Elternhäusern, die in diesen Elternhäusern nicht mehr bleiben können. Ja, aber da gibt es keine Schule in diesem Heim. Nein. Die gehen ja auch nicht in die Schule. Die gehen nicht also in die Schule. Wollen nicht, nein. Partout nicht, nein. Die hängen da den ganzen Tag rum. Also die gehen früh schon raus. Ne, weil das müssen sie schon tun. Ja, was heißt, die gehen aus unserem Haus gehen. Aber du weißt nicht, wohin, die lungern dann irgendwie rum in der Stadt. Die lungern rum und dann kriegen wir einen Anruf von der Schule oder wir rufen in der Schule an. Und ja. Und du arbeitest jeden Tag da? Ja, Tag und Nacht, ja. Tag und Nacht? Ja. Ja. Wohnst du auch da in diesem Heim? Nein, wohnen tue ich. Ich habe Gott sei Dank nur eine Wohnung. Aber du hast Tag- und Nachtschichten, so meinst ich du? Ich habe Tag- und Nachtschichten, ja. Bist du denn persönlich auch schon von diesen Jugendlichen mal angegriffen worden? Ich persönlich noch nicht. Aber dir begegnet doch wahrscheinlich so ein, auch verbal vielleicht auch so ein Gewaltverhalten. Ja. Wie geht man damit um, auch als Frau? Was macht man da? Ja, ich bin, wie geht man damit um? Ich bin 1,55 Meter, also relativ klein. Mhm. Und ich habe einen Betreuungsjugendlichen, der ist, also, das ist ein Riese für mich, ne? Mhm. Und der ist, bei ihm kommt noch dazu, dass er Tabletten nehmen muss, und zwar Neurozil und Ofiril, und das dreimal täglich. Ne? Und das sind Tabletten, damit er ruhig, relativ ruhig gestellt wird. Ne? Ja, wenn er die nicht nehmen würde, wird er dann wäre, das war ja auch schon so, dass er ein jüngeres Kind im Schutzkasten hatte. Mhm. Ich habe so einen trockenen Mund, weil ich kriege dann durch diese Panik. Verstehe ich. Dann ist man aufgeregt und... und dann kriege ich Panik und auch hyperventiliere dann leicht. Also hätte das Kind beinahe schwer verletzt im Das Kind wäre gestorben. Mhm. Also wenn ich dazu bei einer Kollegin gekommen wäre. Das sind ja ganz schlimme Sachen, die du erzählst. Ja. Vor allen Dingen auch das die Äußerungen. Das weiß ja keiner, wer weiß denn das? Auch die Äußerungen, dass die Jugendlichen sagen, da sind ein paar Lehrer weniger. Ja, sind es, okay. Aber das ist ja für euch dann wahrscheinlich doppelgrauenhaft. Ihr seid in der Trauer, dass etwas Schlimmes passiert. Und dann sagen die Jugendlichen ein paar Lehrer weniger. Ja, macht nichts. Und heute war wieder, ich bin ja heute Morgen nach Hause gekommen und habe dann in der Einrichtung angerufen, weil ich mit der Kollegin, die nach mir kommt, mich verständigen musste. Und da sagt sie zu mir, dass die Polizei da war, dass unsere zwei Jugendlichen in die Schule gegangen sind und dann Schüler zusammengeschlagen haben. Mhm. Also schwere Körperverletzung, beide. Und bei der einen, die hat diesen Paragraphen 86, bei der hat die Polizei Symbole gefunden, die verboten sind, ne? Die also nicht getragen werden dürfen. Also Nazi-Symbole. Ja. Also sie ist Hast du kennst ja nun die Jugendlichen, mit denen du da arbeitest. Ja. Hast du die Sorge, dass so eine Tat wie in Erfurt, dass eine solche Tat Nachahmer findet? Dass die das vielleicht sogar ganz, ganz toll finden, dass jemand dann plötzlich so berühmt wird, er ist auf den Titelseiten der Zeitungen, alle Leute sprechen über ihn. Ja. Hast du die Sorge, dass durch so eine Tat quasi etwas auch in Gang gesetzt werden kann? Ja. Die Sorge habe ich auch, will ich dir sagen. Ja, ich verstehe beispielsweise auch nicht im Spiegel, der aktuelle Spiegel, die Zeitung des Spiegel. Ja. Da ist auf der Titelseite sind ganz viele Bilder von dem Täter. Mhm. Ich frage mich, warum müssen diese Bilder auf der Titelseite sein? Es gibt vielleicht so viele, ich sag's mal, Kranke und Gestörte in unserer Gesellschaft, die das ganz geil finden, plötzlich so berühmt zu werden. Ja. Warum machen die Zeitungen das? Was müsste doch gar nicht sein. Nein. Also deine Stimmung ist sehr schlecht, das höre ich, ne? Und sehr, sehr, es klingt so aussichtslos. Du weißt gar nicht, was man... Nein. Und du sagst, es wird immer schlimmer, und das wächst euch über den Kopf. Wir sind allein gelassen, wir wissen ja auch nicht, was... Mhm. Die Polizei können wir holen, ja. Mhm. Aber die kann auch nicht viel ausrichten. Nein. Und ihr müsst Angst um eure Gesundheit haben, um eure Sicherheit haben. Wir schließen nur noch zu. Wir schließen nur noch zu und versuchen, Gibt es da nicht dann, wenn man so hautnah dran ist, das wäre ja menschlich auch verständlich, so Überlegungen mal, Mensch, da müsste man ja ein bisschen mal mit härterer Hand durchgreifen. Die gibt's ja. Die gibt's schon, aber... Ich meine, das ist nicht die Lösung, aber es wäre menschlich verständlich, wenn du sowas sagen würdest oder deine Kollegen auch sowas sagen. Ja. Also Ingrid, das war ein trübes Bild, was wir da jetzt gehört haben von dir. Ja. Also wie gesagt, wir gesamten Kollegen, wir sind da auch unheimlich hilflos. Mhm, ne? Aber gut, auch mal eine solche Stimme gehört zu haben wie deine jetzt und das auch mal erfahren zu haben. Ja. Danke dir herzlich. Ja. Und wünsche dir trotz aller Probleme alles Gute für dich. Ja, wünsche ich dir auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Anja, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anja. Dein Thema. Ja, und zwar geht es darum, dass mein Freund, mit dem ich jetzt seit anderthalb Monaten zusammen bin, absolut nicht mit mir schlafen kann. Mhm. Absolut nicht mit dir schlafen kann. Das heißt, ihr habt schon mehrere Versuche unternommen und es geht wirklich nicht? Nee, also sonst soweit klappt alles wohl, aber sobald er mich einbringen will, ist nichts mehr, also geht gar nichts mehr. Ach so, aber soweit kommt es schon? Ja, das ja. Das ja. Das heißt, immer in dem Moment, wo es dann zum Geschlechtsverkehr kommt, schrumpft sein Penis. Genau. Was sagt er dazu? Er meint halt, weil er die ganzen Jahre über hat er nie eine richtig feste Partnerschaft gehabt, hat halt im Prinzip immer nur von Selbstbefriedigung gelebt, dass er sich dann halt damit ziemlich schwer tun kann. Mhm. Wie alt ist er? 31. 31. Wie lange war er alleine? Eigentlich immer. Das heißt, er hat noch nie eine richtige feste Beziehung gehabt? Nee, hat er nicht. Warum nicht? Zum einen durch seine Schüchternheit, denke ich mal. Wir haben uns im Prinzip eigentlich auch nur durch diesen Videotext-Chat kennengelernt. Und halt per SMS verliebt. Bis wir uns dann gesehen haben. Bist du denn die erste Frau, auch mit der er überhaupt sexuelle Erfahrungen versucht zu haben? Nein, er ist auch schon im Bordell gewesen, hat es da halt versucht, aber da hat es auch nie geklappt. Aber nur im Bordell? Das heißt, er hatte auch nie mal so Affären oder so One-Night-Stands oder so etwas, gar nichts? Er hatte zwar zwei kurzzeitige Beziehungen gehabt, aber da war nichts gelaufen. Das heißt, er ist sexuell sehr unerfahren und sexuell sehr unsicher. Ja, denke ich. Das ist ja ein ganz, das hört sich ja so an, wie du es berichtest. Und dieses hat natürlich auch seine Ursachen, warum das so ist. Und ich glaube, dass man in anderthalb Monaten, ihr seid erst anderthalb Monate zusammen, sagst du, ne? Ja, genau. Dass so ein Problemkomplex, der vermutlich dahinter steckt, sicherlich auch nicht so schnell zu bewältigen ist. Ich sag dir mal ganz schnell, weil unsere Sendung gleich vorbei ist, ich glaube von meiner Seite aus, dass er dringend eine Beratung braucht, eine professionelle Beratung. Ich würde dir aber jetzt auch gerne vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Du legst jetzt auf, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Und wir rufen dich gleich nochmal an und vertiefen das noch etwas, das Thema. Ja, okay. Okay, so machen wir das, Anja. Ja. Erstmal tschüss und wir rufen gleich wieder an. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Michael Jansen. Das war's für heute und wir sind morgen nicht da, weil morgen ja Feiertag ist. Da ist Vatertag. Schönes Wetter soll es geben. Ich wünsche euch einen schönen Himmelfahrtstag morgen und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin alles Gute und tschüss.